Willkommen an den Radios zu Hause. Hier ist der Sunday Service mit neuer Musik zwischen Pop, Elektronik, Indie und allem, was sonst noch dazugehört. Eben gerade Real Estate, eine Band aus New Jersey, die hier zu hören waren. Atlas heißt ihr neuestes Album. Schönster, verträumter Pop gibt es da drauf zu hören. Und ja, die Band um Matt Mondenile, immer für ein gutes Album zu haben. Ihr Track gerade hieß Past Lives. Heute beim Sunday Service gibt's neue Musik von Ben Watt. Der ehemalige Mitstreiter von Everything But The Girl hat sein zweites Soloalbum veröffentlicht. Das erste nach über 30 Jahren. Davon ein paar Tracks wird es zu hören geben. Dann gibt's Neues von Ema. Ich habe Sia dabei. Das ist der Sänger der holländischen Kultband The X. Außerdem ruhige Klänge von den Orcas und von der deutschen Band Monochrome vom neuesten Album Unita gibt es auch einige Tracks zu hören. Aber erstmal geht es hier weiter mit auch so verträumter Musik, die nach 60ern klingt, mit Thus Owls und ihrem Song How in My Bones. My Das waren Thus Olds, bestehend aus dem Ehepaar Erika und Simon Enkel, müssten sie heißen. Sie kommt aus Schweden, er aus Kanada. Inzwischen wohnen sie natürlich beide drüben in Nordamerika und haben hier eine Platte aufgenommen mit dem Titel Turning Rocks. Die ist mal so ein bisschen Vintage-Soundmäßig und erinnert an, ja, Vashti Bungeon vielleicht. Bei einigen Tracks aber klingt die Dame dann vom Gesang her so ein bisschen wie Kate Bush in ihren besten Zeiten. Und das ist ja schon ein großes Lob. How in My Bones, der Track gerade eben von Thus Olds. Maximo Park sind unsere kunstbeflissenen Indie-Boys aus Newcastle, die ja gerade vor kurzem mit Too Much Information ihr fünftes Album veröffentlicht haben. Daraus hier nochmal der Track Midnight on the Hill. A flood lit tennis court we play, nocturnal spot and wear. Smiles we wear, ah, skew with smiles. A designated driver, vehicle alive. Voices quick and shrill. I tell my secrets to a perfect stranger. It was midnight on the hill. A sudden silence, too much information. We were struggling with our will. Opens up, we fill another cup and feel our senses slide. The bubbles of your nose spill on your summer clothes. You grab a guiding hand. The bubbles of your nose spill on your summer clothes. You grab a guiding hand. What happened next? I would like to know. Funny how the moments come and go. Dem Hit-Potenzial wie Graffiti oder auch Apply Some Pressure, so rum muss es heißen. Beide Songs aus dem Jahre 2005 sind Maximo Park noch nicht wieder angekommen. Trotzdem ist die neue Platte hier Too Much Information schon ein Schritt zurück in die richtige Richtung, weil zwischendrin war Maximo Park auch mal irgendwie ziemlich langweilig geworden. Midnight on the Hill, der Track gerade eben vom neuesten Album. Und ja, ich weiß nicht, die Band war auch vor kurzem live unterwegs, wer sie gesehen hat, kann vielleicht ja mal erzählen, ob es gut war oder auch nicht. Die nächste Band kommt aus London, Beatty Heart heißen sie, ein Trio, noch nie was von denen gehört vorher, aber dieser Track hier ist, ich würde sagen, mein Lieblingstrack dieser Sendung, Seafood, und ja, wirklich großartig, muss ich sagen. Was für ein Hammer-Track. Das waren BT Hart mit ihrem Track Seafood. Die kombinieren hier bei dieser Single schönsten, sag ich mal, afrikanischen Pop, wie man ihn von Bands wie Vampire Weekend kennt, aber auch so ein bisschen die Weirdness von Animal Collective. Das Ganze vom kommenden Album Mixed Blessings wird irgendwann in den nächsten Wochen erscheinen und sicherlich eine Band, die man im Auge behalten sollte. BT Hart, drei blutjunge Bürschchen aus der Hauptstadt Englands. Mit Animal Collective geht's nicht ganz weit, aber fast, nämlich mit Evitaire's Slasher Flicks, das Soloalbum, das neueste von Evitaire, der zumindest einer der Köpfe von Animal Collective ist. Enter the Slasher House heißt ihr Album, war auch letzte Woche ihr Album der Woche, und wir hören den Track Modern Days. Der Track Modern Days von Evitaire's Slasher Flicks vom Album Enter the Slasher House. Wir sind da Animal Collective dann doch ein Tick lieber, aber so ein Nebenprojekt mit, sag ich mal, guter Qualität ist ja auch nicht zu missachten. William Onyeabor war ein Musiker aus Jamaica, der in den 70er Jahren ziemlich coole Funk-Sachen gemacht hat, und von dem wird es jetzt demnächst eine Remix- und Cover-Platte geben. Die wird dann heißen William Onyeabor What? Und da sind zum Beispiel drauf Hot Chip, die den Track Atomic Bomb covern. We'll be right back. Das waren Hot Chip, das Original von William Onyeabor. In diesem Fall die Coverversion fast besser als der Originaltrack, was ja schon ziemlich selten ist. Und das Ganze vom Album William Onyeabor What? Eine ja, Remix-Coverversion-Platte von Tracks, die der nigerianische Künstler, also so muss es heißen, aus den 70er Jahren aufgenommen hat. Und neben Hot Chip sind dabei zum Beispiel JD Twitch vom Optimo DJ Team aus Glasgow mit einer sehr guten Version eines Tracks. Kelly Okereke ist dabei, Damon Albarn, Pat Mahoney vom LCD Sound System und viele weitere Bekannte aus dem Music Biz. Owen Pallett hat sich 4 Jahre Zeit gelassen für sein neues Album. Heartland liegt bereits 4 Jahre zurück und jetzt gibt es was Neues von dem begnadeten Künstler. Platte wird heißen In Conflict, erscheint im Mai hier schon mal für euch. Die erste Single, Song 4, 5 and 6 von Owen Pallett. Five and six, even as a child you felt

Den Sunday Service, die Sendung eures Vertrauens. Und gerade eben zu hören waren die Glass Animals, ein Quartett aus Oxford, die schon ein, zwei ganz schicke EPs veröffentlicht haben mit relativ guten Tracks drauf. Neueste Single heißt Gooey und die wurde produziert von Paul Epworth, der hat immerhin damals den ersten Alben von Block Party und auch von Maximo Park den richtigen Schliff gegeben und vielleicht ja auch hier das Golden Händchen bei den Glass Animals. Wer weiß, eine Platte ist noch nicht in Planung, aber wird sicherlich noch im Laufe des Jahres kommen. So, wer von euch kann mit dem Namen Ben Watt was anfangen? Dann seid ihr zumindest halbe Pop-Experten. Ben Watt hat eine Platte aufgenommen, oder eigentlich fing es an mit einer EP mit Robert Wyatt zusammen, das war so Anfang der 80er und dann gab es ein eigenes Album, North Marine Drive, da war er gerade mal 20 Jahre jung und hat dann zusammen mit Tracy Thorn die Band Everything But The Girl gegründet, mit denen ja ziemlich viele Sachen ausprobiert, erst so zwei Platten mit jazzigen Pop, dann ein bisschen Richtung Orchester was gemacht und irgendwann dann auch beim Drum and Bass gelandet und ja, jetzt hat Ben Watt eine neue Platte veröffentlicht, Hendra heißt die, sein zweites Soloalbum, die erste Platte seit über 30 Jahren von ihm, die erste Soloplatte zumindest. Und ich muss ehrlich sagen, als alter, nicht Ben Watt Fan, aber seine erste Platte ist wirklich richtig, richtig großartig und alter Everything But The Girl Fan ist die Platte schon eine kleine Enttäuschung, aber ich hätte eigentlich auch nicht mehr erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier kommt Ben Watt mit seinem Track Forget. So, falscher Track eingestellt, aber jetzt der richtige. Lovely as it gets, but really I should Some memories you deal with, but some are tough. There are moments of joy that will go unmet, but really I should let them all slide. But who am I fooling? From the heat of the fire, and when you rose, I saw your silhouette. But really, I should let that all slide. But who am I fooling when I say? Ben Watt. Sein Track hieß Forget vom neuen Album Hendra. Und klar, dass Ben Watt nicht mehr bei seinem damaligen Sound ist aus den 80ern. Wie gesagt, North Marine Drive erschien 82, 83 irgendwann. Damals total rudimentärer Pop, fast schon ein bisschen Post-Punk-mäßig. Und klar, er hat natürlich jahrelang Musik gemacht und seinen Sound verändert. Hat auch Bücher geschrieben und hat als DJ aufgelegt, hat einen Club gemanagt oder zumindest irgendwie so ansatzweise. Und war auch zeitweise ziemlich krank, ziemlich ernsthaft. Und ja, eigentlich schön, dass er immer noch dabei ist. Schade, dass er musikalisch dann doch sich in eine andere Richtung entwickelt hat, als, sag ich mal, sich mein Geschmack entwickelt hat. Manchmal gibt es ja Leute, die mit einem mitgehen. Andererseits ist okay, natürlich, wenn das dann nicht passiert. Wäre auch doof, wenn das immer alles gleichgeschaltet wäre. Also Ben Watt hier vom englischen, britischen Pop geht's jetzt rüber zum amerikanischen Grunge. Der kam natürlich aus Seattle damals und eine der Bands, die dort mitmischte, die aber gar nicht aus Seattle, sondern aus Ohio kam, das waren die Afghan Whigs, gegründet Ende der 80er. Die Band um Greg Dulli hat zwischendurch Höhen und Tiefen erlebt mit Major-Alben, die sich gut verkaufen, aber auch mit irgendwie Flops und Auflösung und Wiederreformierung. Jetzt gibt's eine neue Platte, Do to the Beast heißt die, und hier kommen die Afghan Whigs mit The Lottery. Afghan Whigs, auch seit Jahren ihrem Sound treu geblieben. Irgendwie so Soul-Rock, den sie fabrizieren. So ein bisschen Grunge auch noch dabei für die Karo-Hemdenträger unter euch. Ihr Track gerade eben. The Lottery vom neuesten Album Do to the Beast. Die Afghan Whigs, wie sie ja klingen, immer noch. wie damals sozusagen. So, kleines Quiz für euch. Wer ist 69, veröffentlicht die Tage sein erstes Soloalbum im hohen Alter? Es ist Dieter Meier, ein Künstler aus der Schweiz, den man als Mitglied von Yellow kennt. Yellow ja damals die Band von Dieter Meier und Boris Blank, die immer noch existieren, die 78 angefangen haben und diverse richtige Mega-Hits hatten in den 80ern zum größten Teil. Jetzt macht Dieter Meier Solo-Musik. Er hat sein Singer-Songwriter-Gen entdeckt. Nicht durch Zufall, sondern es gab wohl irgendwie so einen Film, der hieß irgendwie Yellow Touch oder sowas. Und da gibt es so eine Reise dazu. Da hat Dieter Meier zu gelesen und dann auch gedacht, ich spiele mal so ein paar Tracks aus meiner eigenen Feder auf Gitarre. Und hat, ich glaube, bis auf wenige Auftritte mit Yellow das erste Mal wirklich live auf der Bühne gestanden und so ein bisschen Spaß dran gefunden und schwuppdiwupp eine Soloplatte veröffentlicht. Out of Chaos heißt die. Und darauf klingt er mal so ein bisschen, sag mal, charmant mit einem Schweizerdeutsch und Englisch-Akzent, manchmal auch so ein bisschen mit einer tiefen Stimme wie Mark Lanegan. Ich habe einen Track für euch rausgesucht, der ja so ein bisschen in beide Richtungen geht. Busy Going Nowhere von Dieter Meier. Should I be running fast? Should I be waiting for a blast? Should I be right about this planet? Or should I just be running just for Janet? Running in circles, I never arrive. Busy going nowhere, ridiculous drive. Running in circles, I never arrive. Busy going nowhere, looks like my life. Running in circles, I never arrive. Busy going nowhere, ridiculous drive. Place, clouds in the sky, and I'm ready to race. das war der falsche Regler, aber egal, das war Dieter Meier gerade eben. Das Ganze eben vom Album Out of Chaos, Dieter Meier von Yellow mit dem Song Busy Going Nowhere. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass er zusammenspielt, vielleicht mal mit jemandem wie hier Udo Lindenberg. Die beiden sind wahrscheinlich im ähnlichen Alter, Ende 60, und können sich da ordentlich selbst irgendwie Geschichten erzählen auf der Bühne bei ihren Songs. Wird sicherlich ziemlich lustig werden, sowas, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber man darf ja mal so komische Ideen haben, ne? So, wo wir gerade bei alten Leuten des Musikbusiness sind, der nächste im Bunde, das ist Bill Pritchard. Der kommt aus England und hat in den 80ern ein paar schöne Platten aufgenommen, Ende 80er, Anfang 90er, aber nie den großen Durchbruch geschafft. Wahrscheinlich auch, weil er einfach nie kommerziell war von seinen Songs her und immer so ein bisschen die Nischen bedient hat. Und er macht immer noch Musik oder wieder Musik, ich weiß gar nicht, ob er zwischendurch mal Pause gemacht hat. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine neue Platte von ihm. A Trip to the Coast heißt diese, und die ist wirklich extrem gut, muss ich sagen. Also bei allen älteren Bands, die wir gerade hörten, Ben Watt, Afghan Whigs und sowas, das ist alles okay, aber nicht zu dem ich mich anfreunden könnte. Bei Bill Pritchard auf jeden Fall beide Daumen nach oben. Hier kommt er mit seinem Track In June. Lights come on, it's 6 o'clock. I don't want innocence. That's just boring. The weather is autumn. And where has the slope gone? In June, everybody saw you as the happy man. In June, in your stream of meat. Silently on their way. Yeah, it sounds okay. Beats and idleness without rhyme or verse, the sound of snoring. The weather is autumn, but where has the snow gone? In at that moment revive.